Die Versorgung ließ mittlerweile sehr zu wünschen übrig. Und alles musste gesammelt und wiederverwertet werden. Jedes Stück Silberpapier, jeder alte Lumpen, sogar die Küchenabfälle für die Schweinezucht. Ich arbeitete für eine Stelle, bei der Kleider getauscht werden konnten. Ich arbeitete Sachen auf und reparierte sie. Es gab ja kaum was auf die Textilpunkte, die man bekam. Vor allem Kinderkleidung wurde getauscht und was da über den Tisch ging, sollte ja sauber und repariert sein.